Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Im sächsischen Riesa kommt die AfD zu einem Europaparteitag zusammen. David Sayuni. Die AfD ringt um ihre Europastrategie. Der Leitantrag zum Wahlprogramm fordert, dass Deutschland die EU verlassen soll, wenn sie bis 2024 nicht grundlegend reformiert wird. Parteichef und Spitzenkandidat Meuthen ist gegen so ein festes Datum. Er will das Brexit-Szenario mit einem Änderungsantrag aus dem Programm nehmen. Neben der inhaltlichen Diskussion steht die Wahl der Kandidaten an. Der Parteitag findet unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen statt. Damit reagiert die Polizei auf die jüngsten Angriffe auf Politiker und Einrichtungen der AfD. Vor dem Parteitag hat der ehemalige Partei- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt, Poggenburg, seinen Austritt aus der AfD erklärt. Für Co-Parteichef Jörg Meuthen ist das nachvollziehbar. Es hat sich in jüngerer Zeit eine Entwicklung bei ihm ergeben, wo er in den Positionen doch sehr stark von den ursprünglichen AfD-Positionen abrückte und sich auch in seiner Wortwahl in eine Entwicklung bewegte, die dann nicht mehr innerhalb unseres Spektrums ist. Und dann gab es Abmahnungen und wir hatten jetzt, weil weitere Vorfälle waren, dann mit einer Ämtersperre reagiert und Herr Poggenburg reagiert jetzt von sich aus und sagt, ich verlasse die AfD, weil sie nicht mehr meine Heimat ist. Das kann ich verstehen. Das ist in dem Fall eigentlich folgerichtig. AfD-Co-Parteichef Jörg Meuthen heute früh im Deutschlandfunk. US-Präsident Trump hat an der Grenze zu Mexiko seine Forderung nach einer Grenzmauer bekräftigt. Arthur Landwehr. Was illegale Einwanderung angeht, verwies Trump insbesondere darauf, dass hier auch Menschen aus dem Nahen Osten aufgegriffen worden seien. Die ganze Welt, so Trump, komme über diesen Weg, weil hier eine Schwachstelle sei. Wenn man im Streit um den Haushalt nicht weiterkomme, die Demokraten kein Geld für die Mauer genehmigten, könne er durchaus den nationalen Notstand ausrufen. Getan hat Trump es noch nicht, auch wenn republikanische Senatoren ihn drängen. Die Demokraten auf der anderen Seite nannten Trumps Reise an die Grenze eine reine PR-Tour. Unterdessen geht der Regierungsstillstand in den 21. Tag genauso lange wie der bisher längste unter Bill Clinton. Der Präsident des Oberlandesgerichts Karlsruhe, Alexander Riedel, hat Vorwürfe zurückgewiesen, seine Behörde setze Richter unter Druck, die weniger Fälle als der Durchschnitt bearbeiten. Hintergrund ist die vergleichsweise langsamere Arbeitsweise eines Richters in Freiburg, der sich gemobbt fühlt. Die richterliche Unabhängigkeit, die ja im Grundgesetz garantiert ist, ist gewiss ein Kernelement unseres Rechtsstaates. Die richterliche Unabhängigkeit ist aber kein subjektives Privileg des einzelnen Richters, denn der Richter ist nach dem Grundgesetz auch dem Ziel des effektiven Rechtsschutzes verpflichtet. Und das bedeutet, dass er dem Rechtsstaat und damit dem Bürger die Erledigung der von ihm zu bearbeitenden Fällen in angemessener Zeit schuldet. Alexander Riedel, der Präsident des Oberlandesgerichts Karlsruhe. In Süddeutschland nehmen die Probleme durch den extremen Schneefall weiter zu. Caroline von Eichhorn. Nun wurde der erste Dacheinsturz gemeldet. Eine Lagerhalle in Inzell ist eingebrochen. Es wurde niemand verletzt. Mittlerweile haben 4 Landkreise den Katastrophenfall ausgerufen. Bad Tölz, Wolfratshausen, Miesbach, Traunstein und das Berchtesgadener Land. Auf den Straßen war es heute Nacht besonders schlimm auf der A8. Da gab es mehrere Lastwagenunfälle und das hat den Verkehr zum Erliegen gebracht. Totalsperre für mehrere Stunden. Das Bayerische Rote Kreuz war vor Ort, hat die Menschen mit Decken und Tee versorgt. Für den Tag ist im Süden eine Schneepause angesagt. Es lockert auf, bleibt trocken. In Franken hingegen schneit es schon jetzt ganz leicht. Das zieht dann in den Süden und da geht's am Abend dann wieder los mit den Schneefällen. Der Berliner Bezirk Neukölln gilt als eine der Hochburgen von Clankriminalität in Deutschland. Der Bezirksbürgermeister, der SPD-Politiker Martin Hickel, forderte hier in den Informationen am Morgen ein Durchgreifen des Rechtsstaats, zum Beispiel gegen die Angeklagten, die für den Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Bode-Museum verantwortlich gemacht werden. Der Rechtsstaat muss da konsequent sein. Das heißt beispielsweise auch bei Anklagen, insbesondere bei Jugendlichen, die vielleicht dazu drohen, Intensivtäter zu werden, die also noch an der Schwelle stehen, wir nennen sie Schwellentäter. Wenn diese Jugendlichen kriminell werden, muss die Strafe auf dem Fuße folgen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass in diesem Milieu auch eine Haftstrafe, egal ob ein Erwachsener oder ein Jugendlicher, unter Umständen eher dazu führt, dass der Spruch Knast macht Männer da Realität ist. Und das dürfen wir an der Stelle auch nicht hinnehmen. Das heißt, auch da müssen wir entsprechend konsequenter sein.